Reportage Landstuhler, Folge 73, Wochenende, ja, geht nach Kamakura. Ihr hört schon Wochenende. Ja, es war sehr viel los, aber es war geiles Wetter, muss man einfach durch. Kamakura liegt ungefähr eine Stunde südlich von Tokio, schon am Meer gelegen. Anreise mit JR möglich. Kostet normalerweise so 800 Yen oder so, jetzt auch nicht so super teuer. Müssen euch halt einfach mit Local und so ein bisschen Bummeltrainerin machen. Ist jetzt nichts mit Shikansen. Aber wie gesagt, fährt man halt mal so wie alle anderen. Normal. Kann man zu dem Ort sagen? Ort ist Kyoto in abgespeckter Form. Das heißt, für alle, die kein Kyoto schaffen auf ihrer Japan-Reise, fahren auf jeden Fall dorthin, investieren die Stunde, weil dieses Flair von Tempelanlagen, kleiner Stadt, bisschen mehr und so Einkaufszahl habt ihr auf jeden Fall. Acht dort. Hab dort paar Tempel besucht, paar geile Aufnahmen gemacht. Ein Tempel, zu dem habe ich jetzt hier, oder zu dem Schrein, denke ich, mache ich zu Hause mal eine separate Folge, wo ich euch ein bisschen mehr Hintergrundinfos und das auch ein bisschen richtig besser aussprechen kann. Was halt hier nur besonder wert ist, an dem, dass das einstellt, es gab dort einen Tempel, also der ist so, alle Tempel sind immer ein bisschen anders da, mit verschiedenen Götter, die sie anbeten, mit verschiedenen Rituale, wo ich erzählt habe, manchmal können da Geld waschen, manchmal wird einfach nur Räucherstäbchen gemacht, dann gebetet, dann auch die ganze zu den Mönchen gehen und diese Anhänger holen. Und dann was verbrennen, Papier. Also wie gesagt, da gibt es ja tausende Möglichkeiten. Die gängigste oder so werde ich euch mal so ein bisschen versuchen darzustellen und aufzulisten. Für euch, wenn ihr diesen Tempel besucht, je nachdem, wie ihr kulturell interessiert ist, also ich bin schon kulturell interessiert, kann es halt nur jetzt wiedergeben, ist es einfach so, ihr steht einfach dort und ihr seid einfach fasziniert. Holt euch die Informationen, beobachtet die Leute und so. Und wie gesagt, macht euch da euer eigenes Bild. Aber was ich hier erzählen will, es gab hier wirklich einen Tempel, wo damals zur Edo-Zeit schon möglich war, dass Frauen sich von ihren Männern haben scheiden lassen können. Also das ist im Endeffekt der Divorce-Tempel. Und zwar war es so geregelt, dass eine Frau dazu Zuflucht in Anführungszeichen gefunden hat und wenn sie wirklich 3 Jahre lang in diesem Tempel meditiert und gebetet hat, dann war sie geschieden. Und das war auch, wie gesagt, relativ interessant. Was noch cool war bei so einem etwas größeren Tempel ist, ich konnte dort eine Hochzeitszeremonie sehen. Das war wirklich auch mal beeindruckend zu sehen, wie das so funktioniert und auch dann die Braut zu sehen und die Hochzeitsfotos, wie die gemacht sind. Und wie gesagt, mit welchem Aufwand, da waren allein 2 Damen dabei, die dann geguckt haben, dass die komplette Hochzeitsgesellschaft, also mit Vater, Eltern, Schwier, Brautpaar, richtig aussehen. Und wirklich, ich habe das, diesen 3-4 Mo haben die das kontrolliert und aufgebaut. Und auch nur, wenn dieser Kragen und dieser Knopf nicht 90 Grad, sondern 87 Grad war, ist er nochmal hingegangen und hat das rumgedreht und so. Und wie gesagt, was eigentlich noch ein spektakuläres und das Highlight war, ist nachdem die Braut, die ja so einen weißen, ich weiß jetzt an Turban, so einen weißen Kopfschmuck trägt, als die Fotos fertig war, ist dieser entnommen worden und dann hast du wirklich mal gesehen, wie geil und aufwendig diese Haare gemacht waren oder so. Also wie gesagt, auch vom Sehen und so, absolutes Highlight, geile Fotos gemacht. Ich war wieder, obwohl ich ja nicht der Profi-Fotograf bin, fotografieren bei meiner Urlaubsreise ungefähr so vielleicht so 40% meiner Intuition oder Intention drin macht, konnte wirklich geile Fotos machen und so. War auch gar nicht auffällig, also wie gesagt, ich bin ja super groß, das ist im Endeffekt, ich habe einfach fast knapp hinter dem Fotograf gestanden, Kamera hochgehalten, schönes Zoom drauf. Also ich denke mal, vielleicht gefällt mir das Foto sogar besser, weil es ist ja angenehmer, wenn man von oben fotografiert wird, als von eben. Aber gut, der Fotograf war so groß wie die, deshalb ging das. Also wie gesagt, geile Sachen. Dann dachte ich, noch zu dem großen Buddha-Tempel oder so. Und habe gesehen, hier ist zu viel los, bin ein bisschen müde oder so. Nee, zu dem Ort musst du auf jeden Fall noch mal hin. Laufe ich lieber ein bisschen ans Meer. Habe mich dann praktisch im Supermarkt mit Essen und Trinken eingedeckt und bin ein bisschen ans Meer gegangen, habe mich ans Meer gesetzt, habe mir diese Surfer und diese Windsurfer ein bisschen angeguckt, ein bisschen Sonne getankt und so. War wie gesagt wirklich sehr, sehr nice. Dann ungefähr so was mache ich denn? Bisschen Sonnenuntergang fotografieren. Da dachte ich, okay, auf meiner Liste steht noch dabei. Dabaya oder so ähnlich. Verlinke ich euch auf jeden Fall. Und zwar, die Geschichte ist, das ist Stadtzentrum Tokio. Gibt ja kein Stadtzentrum, aber so wie ihr euch das so in der Mitte vorstellt. Rechts gibt es ehemalige Inseln, die künstlich zusammengeschüttet und somit zu einem zusammenhängenden Gebiet ergänzt worden sind. Ja? Müssen da hinfahren mit einer extra U-Bahn-Linie, ist nicht mit JR-Pass abgedeckt, kostet so ungefähr 320 Yen, ist dann mit so einer Bahn, die autonom fährt. Also wie wenn wir in Frankfurt am Terminal sind, zwischen Terminal 1 und 2, mit so einer Bahn. Relativ teuer, also wie gesagt, einfache Fahrt. 320 Yen, also sind dann mit 640 Yen dabei. Und wenn ihr einen ganzen Tag dort verbringt, und glaubt mir, ihr könnt einen ganzen Tag dort verbringen, besser ein Tagesticket hole, weil dann hat er in Anführungszeichen den Vorteil noch und könnt zwischen den riesen Inselkomplexen Entertainment-Burgen, ja, könnt ihr dann noch praktisch mit der Bahn fahren. Ich bin alles zu Fuß gegangen. Ihr wisst schon, jenseits der 25 Kilometer an diesem Tag. Aber wie gesagt, macht Sinn. Was es dort ist oder warum man dort ist, ist, es gibt eine Freiheitsstatue und man kann diese Rainbow-Brücke, also diese Brücke, du kannst natürlich dort auch mit dem Auto hinfahren, die das verbindet, fotografieren, die wechselt dann so die Farbe, du hast die Skyline drauf, du siehst das Skytree Tower oder so, also vom Fotografieren als Spot ist relativ cool und du hast halt dort riesen Einkaufsmalls und Special Entertainment. Also was ich dort gemacht habe, ich bin zum Gundam, Gundam sind so Roboterfiguren, kann man glaube ich eine Spezialfolge dran machen, muss ich ehrlich sagen, ich kann diese Roboter, das ist so wie Transformers so ähnlich anscheinend, kannte ich gar nicht. Aber das ist hier in Japan der heißen Scheiß mit riesen Merchandising und Kaffee. Und wie gesagt, der verwandelt sich, leider habe ich diese Vorführung, wenn er diese Farbe ändert und diese Mimik und Gestik und so, habe ich leider verpasst. Da war auch relativ viel los. Ich dachte, das wäre so temporäre Ausstellung, weil dort haben sich hunderte von Teenies aufgebahrt, aber da war anscheinend wieder irgend so eine Boygroup oder so, da war irgendwie ein Special Event. Was es dort noch gibt, ist ein Riesenrad. Also ich bin Riesenrad gefahren, kostet 1000 Yen. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr eine normale Gondel haben wollt oder eine, die aus Glas ist. Glas hätte eine halbe Stunde gedauert, normale Gondel 5 Minuten. Also habe ich die für 5 Minuten genommen. Kannst natürlich allein fahren. Das heißt, wenn du allein kommst, kriegst du eine Gondel allein. Wenn du zu viert bist, kriegst du eine Gondel zu viert und zu zwei zu zwei. So ist halt einfach so. Die Leute warten oder dafür hast du halt das ultimative Erlebnis. War schön, die Riesenrad fahren. Konnte ein paar Fotos machen und so, war zufrieden. Was es dort gibt, ist eine riesen Erlebniswelt von Toyota. Die war sehr, sehr geil gemacht. Mit Autoausstellung, mit Probefahrten. Du konntest richtige Autos fahren auf dem Parcours. Es gab eine Fahrschule für Kinder und für Jugendliche, wo du fahren gelernt hast. Ich habe eine VR-Simulation getestet. Das war relativ cool. Du konntest Öko-Fahren machen mit einem Fahrsimulator, mit so einem Computer mit Neigetechnik und Vibration. Du konntest Scooter fahren und so. Also allein hier kannst du Stunden verbringen. Ja, also wie gesagt, deshalb dort war ich auch, glaube ich, bis 21, 22 Uhr gegessen habe ich auch dort vor Ort. Was habe ich gegessen? Habe ich auch ein Video gemacht und zwar gibt's so runde Bällchen mit verschiedenen Soßen, die aber relativ geil zubereitet werden. Also es ist praktisch eine heiße Form, dort kommt praktisch diese flüssige Masse drin und dann hat er praktisch so zwei Stäbchen, wo er dann mit ganz geschickten Bewegungen aus dieser Flüssigkeit so Bällchen dreht und diese Bällchen, wie gesagt, gibt's dann 6 Bällchen mit Soße und Käse für 580 Yen oder so. Und wie gesagt, es war auch relativ gut, habe ich auch mal getestet und so. Deshalb auch cool, kulinarisch habe ich, wie gesagt, schon, ich gehe jetzt hier zum Ende meiner Reise hin, schon fast alles durch, was man hier so esse und teste muss. Gut, dann mache ich die Folge mal zu. Danke fürs Zuhören. Das ist mein Bericht von Tokio. Ciao.